mit Kammermusik von Heinrich Hartl, seinem Streichquartett Opus 61 mit dem malerischen Titel »Was im Stillen erblüht«. Ein Lento zu Beginn, dann ein Allegro con Brio und schließlich ein Adagio. Georg Labude spielt das Violoncello, Kenan Hutchins die Viola und die Geigen Tschutscha Zismann und Michael Siegler. Thank you. Das Streichquartett Opus 61 mit dem Titel »Was im Stillen erblüht« von Heinrich Hartl. Hier gespielt von Michael Siegler und Tschutscha Zissmann, Violine, Kenan Hutchins, Viola und Georg Labudde am Violoncello hier im Concerto Bavarese. Ein Werk für zwei Klaviere hören wir hier jetzt in einer Aufnahme aus dem Jahr 1981. Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber spielen das Concertino von Gerhard Deutschmann. Thank you. Klingt schon ein bisschen historisch, diese Aufnahme, und tatsächlich, sie ist 45 Jahre alt, entstanden im März 1981 im Studio Franken. Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber spielten das Concertino für Klavier zu vier Händen von Gerhard Deutschmann hier im Concerto Bavarese in Bayern 2. 8 Musiken für 9 Streicher, das steht über dem folgenden Werk von Cornelius Hummel, 8 Sätze ohne Satzbezeichnungen. Das Ensemble Il Capriccio wird hier geleitet von Friedemann Wetzel. Thank you. Acht Musiken für neun Streicher, komponiert von Cornelius Hummel und hier gespielt von Il Capriccio unter Friedemann Wetzel. Nicht gerade die Weltformel steckt hinter unserem nächsten Stück, aber doch eine chemische Formel. Das Divertimento für Percussion-Quartett von Roland Schmidt heißt nämlich im Untertitel Siliziumdioxid. Wir hören das Cabassa Percussion-Quartett um Hans-Günther Brodmann. Thank you. Das Cabasa Percussion Quartett. Hans-Günther Brotmann, Alex Dinkelmeier, Roland Schmidt und Hermann Schwander waren das. Siliziumdioxid oder auch Divertimento für Percussion Quartett. Komponiert von Roland Schmidt. Im Concerto Bavarese hier in Bayern 2 geht's jetzt weiter mit Musik von Werner Jakob. Er hat Gesänge von Petrarca vertont, und zwar für Mezzosopran und Orchester. Wir hören eine Aufnahme aus dem Jahr 1991 mit Jolanta Michalska und den Nürnberger Symphonikern. Die Leitung hat Georg Schmöhe. Thank you.

Die Mezzosopranistin Jolanta Michalska sang Canti di Petrarca von Werner Jacob zusammen mit den Nürnberger Symphonikern. Am Pult stand in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1991 Georg Schmöhe. Sellanra, das ist eine Ortsbezeichnung, ein Bauernhof in dem Roman Segen der Erde von Knut Hamsun. Und so heißt auch unser nächstes Stück. Komponiert hat Sellanra der Nürnberger Gitarrist Rainer Brunn. Gespielt wird dieses dreisätzige Stück jetzt vom Duo Stringendo. Das sind Lorenz Schmidt und Günther Horn. Thank you. Zellernra von Rainer Brunn, gespielt von Lorenz Schmidt und Günther Horn. Die beiden bilden das Duo Stringendo. Kammermusik auch zum Schluss unseres heutigen Concerto Bavarese mit fränkischen Komponisten. Musik von Hans Sternberg für Oboe, Violine und Klavier. Gay Hardy, Oboe, Wolf-Dieter Vollmann, Violine und Leopold Schindler am Klavier spielen dieses dreisätzige Werk mit den Satzbezeichnungen sehr langsame Achtelbewegung, sehr schnell und fröhlich und schnell. Thank you. Thank you. Fröhlich und schnell, der dritte Satz aus diesem Trio von Hans Sternberg, musiziert von Gay Hardy, Oboe, Wolf-Dieter Vollmann, Violine und Leopold Schindler am Klavier.